3, 2, 1, go! Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe. Heute mit dem Philosophen und Soziologen Alex Demirovich, mit dem wir über Karl Marx als Demokraten, aber gleichzeitig auch Kritiker der bürgerlichen Demokratie sprechen wollen. Hallo Alex. Hallo Fabian, hallo. Alex Demirovich promovierte 1979 bei Alfred Schmidt mit einer Studie zur marxistischen Ästhetik und habilitierte sich 1992 mit einer wissenschaftsgeschichtlichen Untersuchung zur kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Alex ist Autor zahlreicher Bücher zur Staatstheorie, Demokratiekritik und kritischen Theorie. Aktuell ist er Senior Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung, moderiert den Theorie-Podcast Too Long Didn't Read und schreibt regelmäßig Kolumnen für das Neue Deutschland bzw. ND. Heute sprechen wir über sein neuestes Buch, Marx als Demokrat oder das Ende der Politik. Das ist 2025 im Dietz Verlag erschienen und das hat uns der Dietz Verlag freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Schön. Wir starten direkt rein. Wenn wir über Demokratie sprechen, was ist eigentlich Demokratie? Also was versteht man allgemein darunter? Was ist der momentan dominierende Demokratiediskurs, Stichwort liberale Demokratie? Und was verstanden Karl Marx und Friedrich Engels eigentlich unter Demokratie? Ja, allgemein versteht man ja unter Demokratie die Fertigung von Gesetzen, ja, nicht durch einen Monarchen oder durch eine autoritäre Form der Herrschaft, sondern durch Volkswillen. Also Gesetze werden durch diejenigen gemacht, die ihnen unterworfen sind. Ja, also das ist sozusagen, wenn man will, der wichtigste Aspekt. Und das bedeutet natürlich, wenn man das sicherstellen will, dass die Gesetze vom Volk gemacht werden, also ne, das ist der Begriff, der dann dafür relevant ist, also alle die, die eben von den Gesetzen betroffen sind, sie auch dann beschließen, dass das eben bedeutet, dass es Verfahren geben muss, die sicherstellen, dass niemand bei der Gesetzgebung andere übervorteilt. Und daraus resultieren dann eben viele Diskussionen über Institutionen und Verfahren, wie macht man eigentlich gute Gesetze, wie stellt man sicher, dass diese Gesetze eben zustande kommen, ohne Minderheiten zu dominieren, zu majorisieren. Also ne, das ist ja ein großes Thema auch der Konservativen, also die Diktatur der Mehrheit, ne, zu vermeiden. Und dann geht es darum, auch sicherzustellen, dass eben die Regierung, also die Ausführung der Gesetze eben demokratisch kontrolliert wird, eben ja durch Parlamente und die gewählten Vertreter des Volkes. Also so könnte man es. Also es sind jetzt schon viele Bausteine, wie man daran merkt. Ja, also, aber das Wesentliche ist eben Herrschaft des Volkes, und das heißt eben alle die zu eben auf dem, da sind wir auch schon mitten in einer schwierigen Diskussion, alle die, die auf einem Territorium leben, einem definierten Territorium und von den Entscheidungen, die gesetzlich festgelegt werden, betroffen wären. Ne, und dann gehört dazu, das ist ja in der deutlichsten Form in Frankreich der Fall, alle die, die auf dem Territorium leben, ab einem bestimmten Alter und nicht zu einem Volk gehören, was durch Biologie, Herkunft, Ethnos definiert wird, wie das in Deutschland üblicherweise ist. Man könnte sagen, so wie der Volksbegriff in Deutschland verwendet wird, dann eben darin auch schon ein Moment von Nicht-Demokratie steckt. Und das ist ja jetzt interessant, weil entlang dieser Frage auch zum Beispiel über das AfD-Verbot gesprochen wird. Ja. So, für mich klingt es jetzt so ein bisschen, als hättest du gerade die liberale Demokratie beschrieben. Ja, klar. Genau. Und aber Demokratie ist ja auch ein weiterer Begriff. Also du hast jetzt Volksherrschaft beispielsweise benannt. Das Volk muss zumindest über Verfahren geregelt mitbestimmen. Und ich glaube, dass wenn jetzt Marx und Engels darüber nachdenken, würden sie sagen, so richtig demokratisch ist die liberale Demokratie, wie wir sie uns heute vorstellen, auch gerade mit so einer starken Stellung von Richtern, die dann auch nochmal einschränken können durch was jetzt beschlossen wird und was nicht. Ja. Ja, klar, wenn wir, das ist jetzt immer so die Frage. Also, ne, also wenn man jetzt, also lass mich noch einen kleinen Zwischenschritt einlegen, ja. Also wenn man die historische Diskussion innerhalb der marxistischen, der Arbeiterbewegung, der sozialistischen Bewegung vor Augen hat, dann ist es zum Beispiel jemand wie Max Adler, der sagt, ja, der Volkssouverän kann nicht einheitlich sein. Also, ne, wir gehen ja davon aus, dass eben das Volk eine irgendwie geartete Einheit darstellt, ja. Und dann argumentieren eben diese klassischen Autoren, dass sie sagen, na ja, letztlich ist das Volk gespalten in soziale Klassen. Wir könnten das heute auch erweitern, aber ist eine Spaltungslinie drin. Und deswegen kann es auch zu einem einheitlichen Willen gar nicht kommen. Ja, und das ist, wenn man so will, der Versuch, wenn man also den Rousseau, also das einheitliche Volk, der einheitliche Volkswille zu verbinden mit Marx-Überlegungen, ja, also mit Marxismus und zu sagen, ja, mit der Überwindung der Klassen können wir auch dann einen einheitlichen Volkswillen herstellen, also ne, demokratische Prozesse, in denen ja vielleicht immer noch irgendwelche Widersprüche existieren. Das muss ja diskutiert werden, aber es gibt diesen einheitlichen Volkswillen. Und man könnte jetzt Marx-Überlegungen dahingehend verstehen, dass Marx eigentlich spätestens, also es gibt schon früher angelegt bei ihm, wir kommen sicherlich darauf noch, aber mit der Pariser Kommune die Vorstellung hat, soll diese Art von staatlicher Allgemeinheit und von Volksallgemeinheit gar nicht mehr geben. Ja, sondern es soll diese Körperschaften geben, die sich selbst verwalten, also Kommunen, und die genau genommen ein Netz bilden, also netzwerkartig sind. Und diese Kommunen sind wiederum gekennzeichnet durch ihre soziale Kohäsion. Ne? Und da ja, also für den Liberalismus ist ja entscheidend die Trennung von Ökonomie und Politik, also dass eben die Politik, die Entscheidung über das Allgemeine getrennt ist von der Ökonomie, von den bürgerlichen, also den Interessen der Bürgern, ja, in ihrem Alltag, also wie sie ihren Nutzen verfolgen, wie sie sich wirtschaftlich reproduzieren. Und Marx hat die Vorstellung, dass diese Unterscheidung von Ökonomie und Politik, dass die überwunden werden muss, sodass demokratische Entscheidung, also im Prozess der sozialen Kooperation selber stattfinden, also nicht ausgelagert werden auf eine kleine Gruppe von Mandatsträgern, wie wir das mit der repräsentativen Demokratie haben, sondern wie er das sehr stark formuliert, das Wahlrecht muss ausgedehnt werden. Ja, das Wahlrecht muss auf alle Bereiche ausgedehnt werden. Also, ne, Wahl, also nicht der Verzicht auf Wahlen, sondern eher eine Ausdehnung der Wahlen. Und das heißt eben auch, dass die Entscheidung jetzt über Investitionen, über soziale Absicherung, dass das eben, wenn man so will, in der sozialen Kooperation selber vonstatten geht. Also viele der Diskussionen, die wir heute führen über Rente, Krankenversicherung und so weiter, würden im Prinzip einfach hinfällig sein, weil es selbstverständlich ist, dass Menschen Ansprüche auf diese Versorgung haben. Ja? Und also da müsste gar nichts mehr genau genommen entschieden werden, weil es zurückgenommen wäre in das soziale Zusammenleben der Menschen. In der Kommunistenkneipe gibt's keine Werbung, keine Bosse, nur unsere Perspektive. Damit wir das weitermachen können, teilt den Podcast, liked die Folge und unterstützt uns mit einer Spende. Alles dazu in der Infobox. Solidarität ist mehr als nur ein Wort. Und wenn wir von Marx und Demokratie sprechen, dann reden wir ja vor allen Dingen über eine Exegese von so Versatzstücken, weil Marx sein geplantes Buch zum Staat niemals geschrieben hat und sich auch ein bisschen geweigert hat, so eine utopische Blaupause von Sozialismus zu erstellen. Das heißt, wir haben Versatzstücke, einzelne Äußerungen in Texten, im Kapital, in Kommentaren zu sozialdemokratischen Programmen und so weiter und so fort. Und da aus diesen Versatzstücken basteln sich jetzt verschiedene Marx-Interpreteten verschiedene Annahmen, was denn Marx eigentlich gewollt hat. Du identifizierst da drei gängige Ansätze. Erstens eine Ableitung vor allen Dingen aus der Kapitalanalyse, also Staatsableitungsdebatte zum Beispiel. Zweitens die Rekonstruktion aus verstreuten Äußerungen, wobei man dann auch feststellt, okay, da hat sich natürlich über die Zeit auch ein bisschen was verändert. Deswegen ist es schwierig, wie gewichtet man was, wo. Und drittens dann die reine Beschränkung auf die Texte, die er auch selbst veröffentlicht hat, also wo er sozusagen selbst gesagt hat, okay, die sind reif, die kann man jetzt so rausgeben, und um sich da so ein bisschen einzuschränken. Und du kritisierst aber alle drei Ansätze. Was ist denn dein Ansatz, wie man rekonstruieren kann, was Marx eigentlich meinte, wenn er von Demokratie spricht und was er da als Zielvorstellung hatte? Genau, also das Argument geht ja dahin zu sagen, also da gibt's in dem Sinne kein, was meint Marx eigentlich? Ja, also da, man merkt ja, dass es in den verschiedenen Phasen, also in seinen verschiedenen Lebensphasen, auch ganz unterschiedliche Versuche gibt, ja, mit dem Problem von Demokratie, von Parlamentarismus, von Willensbildung umzugehen. Ja, es gibt bestimmte Bausteine, also von denen ich finde, dass man mit ihnen arbeiten kann, also dass man sieht, es gibt Grundgedanken, an denen Marx Änderungen vornimmt, die aber dann in seine weitere Argumentation auch versucht, kritisch und selbstkritisch einzubauen. Und mein Vorschlag geht jetzt nicht dahin, sozusagen sich zu beschränken oder alles aufs Kapital zu beziehen, sondern zu denken, dass Marx selbst die Sphäre der Politik sehr ernst nimmt, also als einen Bereich, in dem eben soziale Auseinandersetzungen geführt werden. Das kann man sich nicht aussuchen, eben dass mit dem Bürgertum so etwas zustande kommt, wie die Vorstellung, es gibt einen Allgemeinwillen. Ja, also das ist von Hobbes bis Hegel sozusagen die Standardannahme des bürgerlichen Denkens und gilt ja auch bis heute. Und Marx wendet sich dagegen. Ja, also er hat selber früh in ganz frühen Texten 1843 noch in diese Richtung selbst gedacht. Ja, aber hat das eigentlich aufgegeben und dann da selbstkritische Veränderungen vorgenommen. Und meine Überlegung geht jetzt dahin zu sagen, ja, wir müssen diese Verschiebung, die Marx an seinen Argumenten vornimmt, ernst nehmen und jetzt nicht denken, wir können daraus jetzt eine eigene große Theorie der Demokratie basteln, ja, also ne, sozusagen eine Rekonstruktion dessen, was dann gewesen wäre, sondern eben diese Intervention, ja, diese Überlegung, diese Thesen ernst nehmen und schauen, wie die, was für ein Anregungspotenzial die dann auch jeweils für unsere eigenen Fragen haben. Also so wäre das aus meiner Sicht jetzt grob. Und du identifizierst so ziemlich genau sechs Phasen der Auseinandersetzung mit der Frage der Demokratie bei Marx von 1842 bis dann im 1871 folgende. Könntest du vielleicht ganz kurz skizzieren, was diese sechs Phasen sind? Naja, also die erste Phase ist ja, wenn man so will, gezeichnet davon, dass Marx beginnt als radikaler Demokrat, ja, so wie viele seiner Freunde und Kollegen, also unter den Junghegelianern und Feuerbach, also entschiedenes Eintreten für die Republik, also was ja heißt Beseitigung der Monarchie, ja, dynastischer Verhältnisse, Selbstbestimmung des Volkes, so dass er eben sagt, Demokratie, das ist eigentlich das Wesentliche politischer Verhältnisse und Monarchie, das sind Monarchie des oder Aristokratie, das sind Usurpationen des Allgemeinwillens, ja, also. Und dann gibt es eben diese Phase der, wie ich finde, radikalen Kritik der liberalen Tradition, wie er sie eben an der französischen Verfassung festmacht, ja, dass er sagt, hier, wir müssen diese Unterscheidung von Ökonomie und Politik in Frage stellen. Das ist sehr folgenreich aus meiner Sicht, weil er nämlich von dort her auch die Unterscheidung trifft zwischen politischer und sozialer Revolution. Dass er eben betont, dass es eben nicht darum geht, wie die französische Revolution eine politische Revolution zu machen. Also wenn man jetzt an Emanzipationsprozesse auch der Arbeiterinnen denkt. Ja, weil da die französische Revolution genau der klassische Fall der bürgerlichen Revolution ist, in der es um die Herstellung von Allgemeinheit geht. Und Allgemeinheit ist immer illusorisch, weil immer eine Gruppe im Namen des Allgemeinen spricht. Und eigentlich zielt Marx darauf, dass es eben gar nicht mehr notwendig ist, im Namen eines solchen Allgemeinen zu sprechen. Ja, also und vor allen Dingen nicht getrennt in der Form der Politik. Dann gibt es eine weitere Phase, in der er dann mit der 48er Revolution, ja, also zunächst mal voller Sympathie für die revolutionäre Bewegung eintritt, also und enttäuscht ist von der Feigheit der Liberalen, ja, die eben nicht auf dem Boden der Revolution stehen und beobachtet dann diese autoritäre Entwicklung, also. Und die ist eben interessant, weil mit Louis Bonaparte, weil er da eben beobachtet, dass die bürgerliche Klasse genau genommen den Parlamentarismus braucht als eine Form der Kompromissbildung. Und deswegen finde ich auch interessant, wie er und Engels im Kommunistischen Manifest dann sagen, 48, also das ist ja dieser Zeitraum, dass der Staat eben ein geschäftsführender Ausschuss ist. Ja, das ist eigentlich interessant, weil ja die klassische Tradition nach Marx immer argumentiert hat, der Staat ist eigentlich es besteht aus Gewalt und ist eine Ansammlung von bewaffneten Menschen. Ja, und hier wird eigentlich eher dieser Gedanke vertreten, das ist eine Koordinationsinstanz, die getrennt ist von der Ökonomie, weil die Bourgeoisie aus lauter konkurrierenden Einzelakteuren besteht. Ne? Und dann mache ich einen weiteren Versuch mit der Unterscheidung, also oder der Überlegung, wie geht jetzt Marx eigentlich mit Norm, also der Demokratie um, Freiheit und Gleichheit, ja, also die er schon in dem Text zur Judenfrage kritisiert hat. Und dann sagt er, ja, die sind also in den Grundrissen, die sind Voraussetzung für das Kapital. Und wenn man sich dann das Kapital daraufhin anguckt, dann ist klar, dass er viel stärker argumentiert, damit Kapital- und Lohnverhältnis überhaupt gelingen kann, braucht es die Annahme der Rechtsgleichheit und der Freiheit der Rechtssubjekte, damit sie überhaupt diese Verträge eingehen. Das heißt, für ihn wird sozusagen die Form der bürgerlichen Vernunftnorm und der parlamentarischen Demokratie selber ein Teil des Reproduktionsprozesses des Kapitals. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, weil er damit das Kapitalverhältnis nicht einfach nur als ein ökonomisches Verhältnis bestimmt, sondern letztlich beide Bereiche eng ineinander greifen, ja, und diese Trennung von Ökonomie und Politik in einer gewissen Weise auch für die bürgerliche Gesellschaft nur mit einem gewissen Vorbehalt gilt, ja. Und mit der Pariser Kommune kommt was ganz Neues ins Spiel. Da kann er nämlich durch die Erfahrung oder jedenfalls interpretiert er die Pariser Kommune so, dass eben Akteure, ja, revolutionäre Akteure auftreten, die politische Sphäre in die Gesellschaft zurückholen. Also genau das, was er in den frühen Texten zur Judenfrage sozusagen letztlich nahegelegt hat. Ja, und ab da sucht er, wie ich finde, dann auch in ethnologischen Schriften oder auch in Briefwechseln, sucht er sozusagen neue Formen von demokratischen Formen der Selbstverwaltung, ja, der Selbstbestimmung. Also das sind so fünf, sechs Unterscheidungen. Und mir war wichtig, das eher so als einen gleitenden Prozess auch, ne, der also durch politische, gesellschaftliche Kämpfe und Erfahrungen bestimmt ist, das so darzustellen, weil in der marxistischen Diskussion haben wir jetzt in den letzten Jahrzehnten eher eine Diskussion gehabt, die sagt, na ja, letztlich ist Marx nichts anderes als derjenige, der Rousseau oder Hegel verwirklicht, ja, also Gedanken dieser beiden Autoren verwirklicht. Oder wie Louis Althusser das nahelegt, es gibt eben einen frühen und einen reifen wissenschaftlichen Marx, ja, und dann wird eben diese Demokratiefrage gar nicht ernst genommen und wird sozusagen ab 1844, 45 so eine Art Bruch oder Einschnitt gesehen. Und dagegen wollte ich so ein bisschen deutlich machen, Marx hält an bestimmten Argumenten fest, die er schon früh entwickelt hat, aber baut sie um und baut sie ein in weitere wichtige wissenschaftliche Analysen und neue Einsichten, die er ja dann überhaupt erst in den 1860er Jahren entwickelt. Also es gibt einen enormen Fortschritt in seiner Arbeit und das ändert sich nochmal dann nach der Pariser Kommune in den 70er Jahren. Dann arbeitet er ja an vielen Sachen. Ja, also schreibt gar nicht so eng am Kapital weiter, lässt es aber auch nicht fallen. Und studiert viele naturwissenschaftliche Fragen und dann eben in dem Zusammenhang geht er auch ethnologischen Fragen nach, eben nach anderen Formen der Selbstverwaltung, der Selbstbestimmung. Ja. Man kann so ein kleines Zwischenfazit machen. Also Marx ist als Liberaler gestartet, aber es gab dann kein radikal, also als liberaler Demokrat gestartet, aber es gab dann kein Verwerfen von Demokratie, sondern eigentlich ein Weiterdenken und eine Vervollkommnung der entsprechenden Theorie. Und in dem Zuge hat Marx ja auch eine spezifische Kritik an der repräsentativen Demokratie entwickelt. Was sind, und das ist ja sozusagen die Demokratie, in der wir gerade leben, was sind denn die Argumente, mit denen Marx die repräsentative Demokratie eigentlich für unzureichend hält? Also was für Marx entscheidend ist, ist das, was ich schon angesprochen habe, seine Kritik an Hegel, also die Vorstellung, dass der Staat eben das Allgemeine verkörpert. Ja, also das ist ja die Grundidee, die sich mit dem Bürgertum verbindet. Ja, und dann geht es eben darum, einen Weg der parlamentarischen Willensbildung zu entwickeln. Bei Hegel war das Allgemeine vertreten durch den Monarchen. Und das kam für Marx dann sowieso nicht in Frage. Deswegen ein radikaler Demokrat, ja, der eben den Volkswillen sehr stark macht. Und dann in der Auseinandersetzung mit der französischen Verfassung, die er für die radikalste Version bürgerlich-liberalen Denkens hält, dann eben diese Frage, also worauf bezieht sich das Bürgertum eigentlich, nämlich Freiheit, Gleichheit, Sicherheit, also da macht er letztlich ein Argument wie Rousseau, nämlich alles dient genau genommen dazu, das Eigentum zu sichern, aber für Rousseau ist es halt eben jede Art von Eigentum, ne? Also Marx hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht so diese Unterscheidung, die wir später kennen, also Produktionsmittel, ja, sondern kritisiert eher diese Trennung von hier bürgerliche Gesellschaft, jeder verfolgt seinen Nutzen, ja, und das Allgemeine, was getrennt wird in die Sphäre der Politik, ja, und dort, und das ist dann ein entscheidender Punkt, dass er sagt, das Allgemeine wird dann zu einer Interessensphäre für Privatakteure, ja, also nämlich, man könnte sagen, Beamtenschaft, ja, aber natürlich dann auch Politiker, die damit Karriere machen, dass sie im Namen des Allgemeinen sprechen, ja. Also ich finde, besonders gut kann man das jetzt aktuell bei Jens Spahn sehen, ja, der sagt, er will seinem Land dienen, also der Allgemeinheit, und gleichzeitig ununterbrochen seine Freunde bedient, ja, also und das heißt, da kommt sozusagen so eine Spannung rein, die eben strukturell ist. Man muss das nicht einzelnen Personen als Korruption vorwerfen, sondern es ist eben eine prinzipielle Seite. Und das ist etwas, was für Marx entscheidend ist, dass er sagt, naja, seit der Französischen Revolution können wir beobachten und in der Französischen Revolution, dass eben jede Gruppe wenn sie sich durchsetzen will politisch, immer sagen, wo sie macht es im Namen des Allgemeinen. Also keine bürgerliche Gruppe sagt, wir machen das um des Profits willen, sondern die sagen dann, ja, das dient der Bundesrepublik, ihrer Wettbewerbsfähigkeit, es dient den Arbeitsplätzen. Also es wird immer nahegelegt, dass es eigentlich getan wird, nicht um ihrer Interessen willen. Ja, und es ist selten, dass mal klar wird von Unternehmern, dass sie sagen, ja klar, es dient einfach unserem Profit, ja, den Dividenden, die wir an die Aktionäre zahlen müssen. Also das kommt dann gelegentlich natürlich auch. Aber in der Regel hat man eher diese Art von illusionärer Allgemeinheit. Das ist der Punkt, um den es Marx geht. Und das heißt, jeder Mandatsträger, ja, muss eben dann so reden, als wenn er für das gesellschaftliche Wohl insgesamt auftritt. Ne? Und die, man kann natürlich jetzt sagen, ja klar, die, also wir sehen das bei den Liberalen, haben wir der FDP, haben wir das gesehen, die treten dann auf für die Hotellerie, ja, oder die Restaurantbesitzer, ja, oder die man kann dann für die Biobauern auftreten und dann kann man sagen, ja, das dient irgendwie auch der Allgemeinheit. Also man hat dann sofort eine Auseinandersetzung um das, was ist jetzt wirklich das Allgemeine. Ja, und das ist, und da sind wir in einem Problem drin. Also wenn man jetzt mal die Bundesrepublik aktuell nimmt, dann ist klar, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist für die Nichtstrafbarkeit der Abtreibung. Ja, aber die Bundesregierung und das Parlament hält an der am Abtreibungsverbot fest. Ja, das heißt, wir haben einen totalen Gegensatz, ja, an in dieser Frage. Und genau genommen ist es jetzt eine Frage der Auseinandersetzung um das, was ist dann das Allgemeine, was ist wünschenswert, ja? Und diese Konflikte, dass die Bevölkerung eine andere Vorstellung hat, führt jetzt zu dem Problem, dass die Abgeordneten sagen, ja, aber wir sind in diesen Verfahren für diese Ziele gewählt worden. Und deswegen ist das, was die Bevölkerungsumfragen sagen, völlig unwichtig für uns, weil wir ja gewählte Vertreter des Volkes sind, ab dem Moment, wo wir gewählt sind. Ja, das heißt, die sind dann nur noch ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich und müssen sich überhaupt um nichts mehr kümmern, 4 Jahre lang. Aber wir können sie auch nicht abwählen. Ja, und das schafft natürlich diese Unzufriedenheit, ja, diese, wenn man so will, auch Politikabwehr, dass man denkt, na ja, man kann ja eigentlich gegen diese Leute gar nichts machen. Wenn der Jens Spahn nicht so von sich aus anständig ist und nicht zurücktritt, nachdem er 10 Milliarden verplempert hat für seine Freunde, ja, und jetzt mit Rechtsradikalen zusammenarbeitet, ja, wie mit denen von NIUS, dann kann man das ja nicht einfach abwählen, sondern der kann eben einfach Abgeordneter bleiben, ja. Und das heißt eben, genau genommen, entsteht da sowas wie illusionäre Allgemeinheit, weil er immer so reden muss, als wenn er weiterhin das Allgemeininteresse der deutschen Gesellschaft vor Augen hat, ja. Und das ist, und da stecken natürlich in dieser Formulierung steckt ja sozusagen der ganze Pferdefuß drin, ja. Also es wird eine falsche Allgemeinheit hergestellt, die Klassenantagonismen oder auch andere Antagonismen, ja, die die Gesellschaft durchziehen, egal ob sie jetzt irgendwelcher moralischen oder kulturellen Natur sind, leugnen muss. Und so kann man sich dann auch so ein bisschen erklären, das Gerede von oder die Warnung vor der Spaltung der Gesellschaft und so weiter und so fort, dass dann immer auch so ein bisschen weggedrückt wird, dass wir es natürlich faktisch mit einer vielfach gespaltenen, fraktionierten Gesellschaft zu tun haben, ja, in der es eben divergierende Interessen gibt. Schönes Beispiel ist auch die Vermögensteuer beispielsweise. Also wir sind natürlich für Vergesellschaftung sämtlicher Produktionsmittel und nicht nur für eine Vermögensteuer, aber 68% der Deutschen beispielsweise sind für eine. Und was es stattdessen geben wird, wird Steuererleichterung für Kapital und große Einkommen sein. Exakt, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja, genau dafür. Lass mich nochmal sagen, ich meine, weil das ist, wir müssen auch in der Linken wirklich an diesem Punkt kritisch gegenüber dem Begriff sein. Ja, das ist eben eine lange Diskussion, auch in der marxistischen Theorietradition und in der Arbeiterbewegung. Deswegen habe ich es vorhin mit Max Adler auch angesprochen. Es gibt Leute in der marxistischen Tradition, die sagen, wir stellen wirkliche Allgemeinheit her. Meine Argumentation ist, von diesen Texten von Marx, ja, also den frühen Texten, dass er eigentlich Allgemeinheit dann anfängt, grundlegend zu kritisieren und zu sagen, Allgemeinheit ist immer etwas Illusionäres. Man kann keine wirkliche Allgemeinheit herstellen. Und das schafft natürlich jetzt Fragen, ja, wie stellt sich denn Marx dann diese Koordination vor? Ja, weil die Gesellschaft, also wie kann man sagen, das Zusammenleben muss ja in irgendeiner Weise koordiniert werden. Und deswegen sucht er dann auch, ja, also nach Alternativen der Selbstbestimmung, der Selbstverwaltung, ne? Aber möglichst weg von diesem Konzept der Allgemeinheit, ja. Ja, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, nämlich indem du darauf hingewiesen hast, dass der Staat auch schon Teil der Reproduktion des Kapital geworden ist. Das berührt so ein bisschen die Frage von Überbau und Basis. Also die ganz, ganz klassische Vorstellung ist ja, dass der Überbau sich aus der Basis ableitet. Daher dann auch sowas wie eine Staatsableitungsdebatte oder ähnliches. Es gibt einen Brief von Friedrich Engels, ich glaube, an Franz Mehring, wo er so ein bisschen sagt, ja, also wir haben es immer so stark betont, aber eigentlich haben wir sozusagen uns die Überbauphänomene so ein bisschen unter den Scheffel gestellt, also ein bisschen zu wenig beachtet und immer sehr stark eben gerade gegen die idealistische Philosophie die Basis betont. Aber letztendlich ist es natürlich eine dialektische Verbindung von beiden in Rückwirkung und man kann das nicht so eins zu eins ableiten. Und im Antidyrik findet sich ja dann auch die Formulierung, in letzter Instanz sei es die Basis. In deinem Buch findet sich jetzt das Zitat, die Überbauten kennen nicht nur Freiheit, sondern auch ihre eigenen formspezifischen Notwendigkeiten. Und du argumentierst, dass die Überbauten nicht durch die Basis determiniert sind, sondern dass sich in ihnen gesellschaftliche Konflikte materialisieren. Kannst du das näher erläutern? Und wie stützt sich das auf Marx' Argumentation? Naja, für mich ist wichtig, die Formulierung, die Marx wählt im Vorwort zu seinem kleinen Buch zur Kritik der politischen Ökonomie. Und dazu gibt es dieses Vorwort. Und in diesem Vorwort fasst er seine bis dahin seine Überlegungen zusammen, seine Forschung, die er bis dahin hat. Und da sagt er, ja, in den ideologischen Formen, also das ist eben Politik und Recht und Moral und Philosophie und Kunst, in diesen ideologischen Formen werden die Menschen ihrer Konflikte bewusst, ja, und tragen sie aus. Das heißt, es ist jetzt aus meiner Sicht eine interessante Überlegung, weil man könnte das jetzt sehr stark verstehen und sagen, ja, da, wo Konflikte ausgetragen werden, ja, nehmen sie eben die Form dieser ideologischen Form an. Ja, also, ne, das heißt, sie werden gar nicht unmittelbar auf der ökonomischen Ebene ausgetragen, sondern sie nehmen diese spezifische Form der ideologischen Form von Recht und Staat und Politik und Moral und so weiter an. Ne, und da kann man sagen, ja, das ist natürlich eine bestimmte Form, wie das materielle Sein das Bewusstsein bestimmt, ja, weil worüber streiten wir? Wir streiten dann eben darüber, aber in diesen besonderen Formen, ja, also, ne, wir streiten dann darüber, welche Probleme haben wir in unserer Gesellschaft, in welchen Begriffen denken wir diese Probleme, denken wir das in Begriffen des Bewusstseins und der Allgemeinheit oder denken wir das in Begriffe der Klasse und der Macht und Herrschaft. Also das sind ja unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, und was Marx eben damit ja deutlich macht, ist, ja, es gibt eben eine bürgerliche Klasse, die eben ihre eigenen Denkformen hat, nämlich zum Beispiel die Denkform der Politik. Ja, und in der Politik sind gesellschaftliche Verhältnisse immer vorgestellt als Willensverhältnisse, als etwas, was wir machen können, am besten demokratisch. Ja, und aus seiner Sicht ist das eine bestimmte Art und Weise, die Probleme eben zu formieren, also ihnen eine besondere Bedeutung zu geben. Und mein Argument würde jetzt so gehen, dass ich sage, na ja, also ich würde gar nicht jetzt von Dialektik in dem Sinne sprechen, wenn man mit Dialektik eine Art Rückkopplungsschleife meint, ja, von Bedingung und Rückwirkung, ja, also Bedingung ist die Ökonomie und die hat Wirkung und die Wirkungen wirken zurück, sondern ich würde sagen, na ja, letztlich ist es der Ort, an dem diese Konflikte ausgetragen werden, also die Form von Konflikten überhaupt annehmen. Und was sind die Konflikte, die Marx vor Augen hat an dieser Stelle? Das ist der Gegensatz von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften. Und historisch wurde das immer gedeutet als ein Unterschied oder ein Gegensatz von einerseits, also Produktionsverhältnisse, Verfügung über die Produktionsmittel, die Rechtsverhältnisse, und auf der anderen Seite eben Technik und Technologieentwicklung. Aber wenn man sich die Definition von Marx anguckt, wie versteht er Produktivkraft, dann heißt das eben vor allen Dingen die soziale Kooperation. Also das ist die Hauptproduktivkraft, ja, also im gesellschaftlichen Zusammenleben, die Art und Weise, wie Menschen arbeiten und wie ihre Koordination organisiert wird. Also man könnte es veranschaulichen am Beispiel, was weiß ich, des Pyramidenbaus. Ja, viele tausend Menschen müssen da zusammengebracht werden. Also das heißt, die müssen dann ihre Felder verlassen, ihre Dörfer verlassen und werden dann zusammengeführt, um Steine zu brechen, die Steine dort in die Nähe der Baustelle zu bringen und so weiter. Und das machen wir ja heute auch, ja, dass wir viele tausend Menschen in einer Fabrik zusammenführen, also Tesla in Grünheide, 15.000. Und dann braucht es eben dafür die Straßen, die Wohnungen, die Wasserversorgung und so weiter. Also das heißt, diese Koordination, das ist das, was eben, und wie geht es, wie wirkungsvoll arbeiten Menschen zusammen, weil das kann mehr oder weniger Zeit kosten, mehr oder weniger Reibung mit sich bringen. Und meiner Meinung nach geht es Marx darum zu sagen, dieser Prozess der sozialen Koordination, ja, die Produktivität, das ist selbst etwas, was demokratiefähig ist. Das können wir gemeinsam beschließen, machen, gestalten, jeden Tag. Das tun wir heute nicht. Es ist de facto eine Diktatur des Managements, was darüber entscheidet, und eine Privataneignung unserer Fähigkeit, zusammenzuarbeiten durch Kapitaleigen. Also das ist ja das, was Marx im Band 1 des Kapitals auch immer wieder zeigt, dass die Tatsache, dass Menschen zusammenarbeiten, wie eine besondere Produktivität des Kapitals erscheint, obwohl es mit dem Kapital eigentlich gar nicht viel zu tun hat. Aber es wird eben dann so angeeignet, ja. Und wenn die Kooperation sich entwickelt, dann können eben auch Produktionsverhältnisse entsprechend geändert werden. Und dieser Konflikt, wie arbeiten wir zusammen, welche Art und Weise unserer sozialen Kooperation und Produktivität, ja, wie ist das gestaltet, das tragen wir aus eben in philosophischen, in rechtlichen, in politischen Begriffen. Ja, so, also so würde ich das. Ja, das heißt, Politik wird zu einem Kampfgebiet, in dem wir austragen, also dass die Politik zieht praktisch den Konflikt an sich und sagt so, der Konflikt wird in dieser Weise ausgetragen, also dann kommt das Spiel rein, wer definiert eigentlich, worüber wir streiten? Also ich, um ein kleines Beispiel zu geben, weil ich es so eindrücklich fand, nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl, ja, gab es ganz viele Gruppen, die tägliche Radioaktivität gemessen haben. Ja, und das ist natürlich versicherungsrelevant, ja, wenn Lebensmittel kontaminiert sind und Krankheiten entstehen und so weiter. Und dann hat die damalige Regierung unter Kohl entschieden, Wallmann zum Umweltminister zu machen. Also der erste Umweltminister, ja, der Bundesrepublik. Und der hat dann sofort das staatliche Hoheitsmonopol in Anspruch genommen zu sein, nur diese Werte der Radioaktivität sind rechtsverbindlich allgemeine Werte und alles andere zählt nicht, ja. Und dann merkt man, Wissenschaft ist eben auch eine Form, in der de facto ja, der, wenn man so will, der Klassenkampf stattfindet. Ja, also ne, die aus gesellschaftlichen Setzungen darum, was ist eigentlich das, was wir essen, was ist das, wie hoch ist es versichert, was ist gesundheitsschädlich, wie sind die Anbaumethoden und so weiter. Ja. Du sagst, beziehungsweise du leitest aus dem 18. Brumaire ab, dass Marx argumentiert, die innere Rationalität bürgerlicher Herrschaft tendiere zur parlamentarischen Demokratie. Das hast du jetzt schon ein bisschen angesprochen mit dem Verweis auf so die Rechtsgleichheit, die ja vorausgesetzt wird. Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen weiter ausführen. Ja, also meine Überlegung ist eben, dass Marx an zwei oder drei Stellen im 18. Brumaire feststellt, dass eigentlich, das ist ja auch für uns heute relevant, ja, die Abgeordneten, die gewählt werden, überhaupt keine überzeugten Demokraten sein müssen. Ja, also die müssen sich ja überhaupt nicht zur Demokratie als Demokraten verhalten. Ne? Und seine Beobachtung ist eben, es gibt diese zwei monarchistischen Fraktionen im französischen Parlament, ja, die Orleanisten und die Bourbonen. Und die sind in einem harten Konflikt. Ne? Und dann gibt es eine kleine Gruppe von Demokraten, also die für die parlamentarische Demokratie eintreten. Und dann gibt es eben den Staatspräsidenten, also Louis Bonaparte, ja, also der ja nicht im Parlament ist und der hat eine Clique auch im Parlament sitzen, aber stützt sich eben in hohem Maße auf Militär und Bürokratie. Und für die im Parlament ist eben interessant, ja, dass Marx sagt, ja, die mögen eigentlich den Parlamentarismus und die Demokratie gar nicht, ja. Und man könnte wahrscheinlich, wenn man dem nachgeht, feststellen, dass viele Abgeordnete auch des Deutschen Bundestags die Demokratie gar nicht besonders mögen. Ja, also die verhalten sich elitär, die verachten die Bevölkerung. Also unser Grundgesetz ist ja auch total paternalistisch. Ja, und aber das Parlament ist sozusagen die Form, in der die bürgerliche Klasse, also die verschiedenen Fraktionen, sich miteinander arrangieren und aushandeln, welche Interessen bedient werden. Ja, also ja, dann kommt es eben zu so Tauschgeschäften. Man gesteht eben der Hotellerie und den Restaurants eben eine niedrige Mehrwertsteuer ja zu, wenn man dafür eben, was weiß ich, vielleicht eine höhere Mütterrente kriegt, ja, also um das konservative Klientel, also das kirchliche Umfeld zu bedienen. Genauso ist es mit der Bestrafung von Abtreibung, also dass man sagen kann, naja, das heißt, ganz unterschiedliche Akteure im Parlament, die wissen, dass sie das als ein mächtiges Koordinationsmedium, also eine Instanz, an der die Konflikte innerhalb des Bürgertums kompromissfähig gemacht werden. Ja, was jetzt Subvention, Investitionen, Gesetze, langfristige Regelung, wer da bedient wird, wer nicht bedient wird, wie das sozusagen geht. Und deswegen tauchen natürlich auch alle dieselben Politikthemen immer wieder auf. Also Wehrpflicht, was weiß ich, der Anteil an der für die Krankenkassen, die Pflegeversicherung und so weiter. Also das, ich meine, das ist ja genau genommen, könnte man sagen, wir sind ja in einer Dauerschleife bei diesen Fragen. Ja, jetzt müssen die aber so tun, ja, Merz, wie wenn das alles ganz neue Probleme wären. Dabei ist es ja jedes Jahr, jedes zweite Jahr immer die gleichen Themen, die aufpoppen und die immer, von denen immer wieder gesagt wird, wir können uns das nicht mehr leisten. Und so weiter, ja. Und das heißt, da wird jetzt ausgehandelt, ne? Also werden die SPD-Interessen oder das, was die SPD an gewerkschaftlichen Klientelinteressen vertritt, ja, wird das jetzt berücksichtigt im Verhältnis zu den mittleren Unternehmen oder den Großkonzernen? Also, ne, das heißt, die Fraktionen verhandeln jetzt ihre Interessen und die Durchsetzung. Ja, also, und das heißt, die sozialen Konflikte übersetzen sich in einer gewissen Weise, je nachdem, in Konflikte, die parlamentarisch ausgetragen werden. Ja. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, jetzt könnte man die Parteien als jeweilige Arme bestimmter Kapitalfraktionen begreifen, die dann sozusagen in Hinterzimmern Gespräche führen und sagt, wie der Einzelhandel zu, was weiß ich, FDP sag mal, wir haben jetzt die und die Interessen. So ist es aber nun praktisch nicht, sondern in aller Regel ist nicht jedes Kapital irgendwie vertreten in irgendeiner Form und macht seine Interessen geltend irgendwem gegenüber, sondern das wird irgendwie kanalisiert über diese staatliche Funktion. Das heißt, es gibt sozusagen diese direkte Verbindung Kapital-Staat eigentlich so nicht. Also na klar, bestimmte Unternehmen haben privilegierte Zugänge zu Ministerien oder auch zu Parteien. Es gibt in der materialistischen Staatskritik ja im Grunde genommen so zwei Ansätze, die Rolle des kapitalistischen Staats zu erklären. Einerseits der Staat als Instrument des Kapitals, also vielleicht so im monopolkapitalistischen also Ansatz oder so, den Staat zu erklären. Und die eines relativ autonomen gebildet ist. Also der Staat irgendwie als auch eine Form von Entfremdung aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus. So, du folgst ja mehr der zweiten Lesart, so wie Poulanzas zum Beispiel, auf den du dich ja auch, glaube ich, in deinen Texten öfters mal stützt in deiner Argumentation. Wie erklärt sich es denn, dass dann trotzdem noch, so wie Engels es formuliert hat, der Staat des Kapitals bleibt, obwohl es keine direkte Verbindung eigentlich gibt zwischen Kapital und Staat? Naja, gut, also ich meine, also warum ist der Staat des Kapitals? Also zunächst mal durch die besondere Trennung der politischen Sphäre von den ökonomischen Prozessen. Ja, also ne, der Staat muss sozusagen bestimmte Erwartungen, die die Wirtschaft hat, ja, erfüllen. Das heißt, er ist ja in seinen Prozessen davon gar nicht getrennt. Das ist gar nicht nur verbunden mit den Parteien und den Abgeordneten, sondern das ist eben auch mit der Frage der Besteuerung, der Infrastrukturleistung, ja, also alles dessen, was eben dann entwickelt werden muss, also Straßenbau, Wasser, Strom und so weiter, auch Ausbildung. Das heißt, der Staat erfüllt bestimmte Zwecke, die Unternehmen eben verwirklichen müssen, ja, also die brauchen das, ja, das ist ja der richtige Aspekt auch der, wenn man so will, der Staatsableitung, dass sie diese Dimension eben betont, ja, also und was jetzt mein Bezug auf Poulanzas ist eben zu sagen, ja, was genau da als Problem gesehen wird, ne? Also wo eine Straße hinkommt, wie viele Windräder, wollen wir den Umbau auf erneuerbare Energie? Das ist Gegenstand tiefgreifender Auseinandersetzung, weil das bedeutet andere Kapitalgruppen, andere Ausbeutungsmechanismen, ja, also, und das heißt, es geht dann darum, welche Art von Kapitalproduktivität kann wie viel Arbeit, mehr Arbeit aneignen. Das heißt, es geht um Auseinandersetzung und darin gewinnt auch die politische Sphäre jetzt ihre Autonomie. Die Autonomie ist ja nicht etwas einfach substanziell Vorgegebenes, sondern es ergibt sich aus diesen sozialen Kämpfen, dass eben Kräfte jetzt darauf hinarbeiten, ja, dass diese Entscheidung eben hinübergezogen werden in den Bereich der Politik. Ja, und man kann sich ja den bürgerlichen Staat nicht vorstellen ohne diese endlosen, dauerhaften Prozesse, in denen Einfluss genommen wird über die Parteien, über die Medien, über die Rechtsanwaltskanzleien, über die Lobbygruppen. Ich meine, das sind ja 10.000 Lobbygruppen, die da arbeiten, ja, Lobbyisten, die da jeden Tag mit ihren Anliegen in den Ministerien bei den Abgeordneten vorstellig werden. Das heißt, es ist ein sehr, sehr komplexes, sehr komplexe Entscheidungs- und Kommunikationssituation. Und das kann man nicht einfach weglassen und nur sagen, also wie in der Staatsableitung das der Fall war, ja, der Staat stellt die allgemeinen Bedingungen zur Produktion zur Verfügung. Nein, da gibt es ja ein ständiges Gerangel darum, eine ständige Auseinandersetzung darum. Und natürlich heißt Demokratie dann auch, ja, Kräfte, ja, linke Kräfte können dann auch vielleicht ein bisschen mitreden, Umweltgruppen über die Grünen oder Umweltverbände, die dann gegründet wurden. Und das dient ja auch wiederum teilweise der bürgerlichen den bürgerlichen Interessen. Also vielleicht ein Beispiel, was ja untersucht wurde. Der Bund, der BBU, wie heißt das denn, der Bürgerinitiativen Umweltschutz, ja, also der lange geleitet wurde von Jo Lein, ja, ein Sozialdemokrat und dann Umweltminister im Saarland. Der BBU wurde gegründet aus dem Bundesinnenministerium von einem Staatssekretär, der die Vorstellung hatte, das war akzeptiert im Bundesinnenministerium, gegen die Lobbygruppen der Unternehmen braucht es auch Lobbygruppen von Seiten der ökologischen Interessen der Gesellschaft. Ja, das heißt, der Staat versucht dann sozusagen Kompromissgleichgewichte zu finden. Aber das hängt ja wiederum von der historischen Konstellation ab. Damals, also in den Spät-60er und frühen 70er Jahren, ging es darum, Kompromissgleichgewichte zu stärken. Heute muss man sich klar machen, macht dann Cicero so ein Heft, die NGO-Gesellschaft, ja, und das zielt dann darauf, die ganzen Fördermittel für NGOs und die Zugänge zu den Ministerien und zu den Abgeordneten zu verschließen. Das heißt, wenn man das jetzt mal so in klassischen Begriffen formulieren will, könnte man sagen, die Strukturebene Staat, Politik und die Handlungsebene Staat, Politik, diese hängen ja eng miteinander zusammen, ja. Das heißt, die Strukturebene verlangt sozusagen diese permanente Diskussion und diese Aushandlungsprozesse, ne? Aber wer da reinkommt, welche Themen da behandelt werden, in welchem Umfang, das ist natürlich total unterschiedlich, ja. Wobei man jetzt ja auch nochmal diskutieren könnte, was, sind denn eigentlich NGOs? Sind sie nicht eigentlich im Sinne von Gramsci eher so eine Form von erweiterter Staat, also sogar noch viel mehr, als wie Gramsci es eigentlich beschrieben hat, weil sie sind ja eigentlich direkt in ihrer Existenz abhängig von staatlichen Geldern. Also es gibt ja keine NGO, die, oder wenige, sage ich jetzt mal, die wirklich einfach Mitgliederorganisationen sind, die sich von ihren Mitgliedsbeiträgen sozusagen ausorganisieren können. Und selbst die, diesmal waren, wie die AWO oder so, oder die Caritas, die dann wenigstens noch die Kirchen irgendwie als Hintergrund hatte, selbst die sind ja eigentlich im Wesentlichen Transferleistungsbezieher im Sinne von, die bekommen Zuwendung vom Staat, um die Aufgaben zu erfüllen, die sie so erfüllen, und sind dann zwar schon auch ein Fürsprecher für beispielsweise soziale Belange, aber eben kein antagonistischer Fürsprecher für soziale Belange, sondern ein total abhängiger. Andererseits ist es eben auch hier, wie überhaupt in zivilgesellschaftlichen Prozessen, hochkontrovers. Also manche NGOs bekommen kein Geld, ne? Also wenn man jetzt ans Team Finanzwende oder Lobby Control denkt oder so, dann sind es ja Organisationen, die, oder Medico International, die leben ja tatsächlich vom Spendenaufkommen. Aber es gibt andere, die eben staatlich alimentiert werden, die müssen Anträge stellen. Aber da haben wir genau auch eine interessante Form der Auseinandersetzung jetzt eben über die Extremismusklausel, ne? Die Christina Schmidt in Gang gesetzt hat, als sie Familienminister war. Nämlich also zu verhindern, dass eben zu kritische NGOs oder zu kritische Organisationen dann eben staatliche Fördermittel bekommen, ne? Und deswegen muss dann offengelegt werden, mit wem kooperieren sie, wer ist da tätig in diesen NGOs. Das heißt, dann findet eine richtige Gesinnungsprüfung auch statt, ja. Und man kann sagen, ja, diese Auseinandersetzung wird eben geführt und ich im Prinzip teile ich das. Also NGOs erweitern genau genommen den Kranz der Akteure, die in der Willensbildung des Staates relevant werden. Und man könnte sagen, das bindet zu sehr, ja, führt dazu, dass die bürgerliche Politik zu stark gebunden wird an gesellschaftliche Interessen, zu unflexibel, also für Kapitalinteressen zu unflexibel wird und deswegen eben diese Verbindungen auch wiederum beschnitten oder durchgeschnitten werden müssen. Und so verstehe ich auch eigentlich jetzt die aktuelle Politik, dass eben klar ist, also mit dem Scheitern der Ampel und mit dem Scheitern dieses ganzen Modells von Habeck, also die linke Mitte, ja, zu führen und die Regierung sozusagen für so eine Reformagenda stark zu machen, dass das eben dieses Projekt gescheitert ist und jetzt eben an solche an so eine NGO-Kultur jetzt auch rangegangen wird. Ja, also das heißt aber, die demokratische Willensbildung eben stark beschnitten wird. Ne? Also die in diesem Sinne liberale Demokratie mit, also Willensbildung. Und du hast auch in deinem Buch stellenweise die bürgerliche Demokratie als revolutionär und dynamisch beschrieben. Und ich habe mich da beim Lesen so ein bisschen gefragt, also wir haben im Vorgespräch ja schon festgestellt, dass du mit einigen Fragen da so nicht einverstanden bist. Meine Vermutung im Nachgang war, das wäre so eine Frage. Meine Frage wäre, da erleben wir nicht eher gerade Stagnation? Also ist das revolutionär-dynamische Element der Demokratie, von dem du in dem Buch gesprochen hast, in den etablierten bürgerlichen Demokratien überhaupt noch vorhanden? Oder haben wir jetzt eigentlich eher so eine Dominanz von strukturellen Zwängen, von Entpolitisierung durch Stakeholder-Management, ob es jetzt so NGOs sind oder Unternehmen, sehr, sehr starker juristische Kontrolle, eine Dominanz der Exekutive über die Legislative und auch, dass bestimmte Fragen gar nicht mehr auf einer nationalen Ebene entschieden werden können, durch Europäisierung, Freihandelsverträge, Investitionsschutzabkommen, eine Privatisierung staatlicher Aufgaben, indem man eben sich, was weiß ich, Public-Private Partnerships und so weiter und so fort. Also haben wir nicht eher eine Stagnation und eher so ein Festgefahrensein in der bürgerlichen Demokratie gerade? Ja, klar, das ist ein bedenkenswerter Gesichtspunkt. Also die Formulierung oder die Überlegung, dass die parlamentarische Demokratie revolutionär ist, geht ja auf die Überlegung von Marx im 18. Primär zurück, ne? Dass er sagt, genau genommen ist es absurd, dass das Bürgertum sozusagen diese revolutionären Produktionsverhältnisse hat und dann eben in der Politik alles stillstellen will. Das funktioniert ja gar nicht. Ja? Also die parlamentarische Demokratie ist selbst eine politische Form, in der eben ständig diskutiert wird und ständig Konflikte ausgetragen werden und sehr Prozesse sehr, sehr dynamisch organisiert werden. Ja? Und ich selbst vertrete ja die Überlegung jetzt in anderen Zusammenhängen, dass ich sage, die bürgerliche Klasse will diese Dynamik, aber sie will sich auch nicht binden lassen durch demokratische Kompromissbildung, durch Gesetze. Also, weil Bindung heißt ja, dass das Kapital nicht so leicht bewegt werden kann. Wenn es mehr Kontrolle gibt oder das, was die Liberalen Bürokratisierung nennen, ja, also man kann das zum Beispiel beim Lieferkettengesetz sehen, ne, dann entsteht genau das Problem, dass sie eben überprüfbar sind, dass es Regeln gilt, einzuhalten, und das alles wollen sie nicht, weil das die freie Entscheidung über das Kapital, die Investition, die Organisation der Arbeitsprozesse, der Logistik, das alles eingeschränkt wird. Und das ist schon für Unternehmen an sich schwierig genug, weil sie eben ja so arbeitsteilig im Kapitalismus so arbeitsteilig organisiert sind. Ne, dann haben sie festgestellt in der Pandemie, dass die Logistik extrem krisenanfällig ist, ja, also der Nachschub für die Produktion nicht funktioniert, ne? Die haben just in time organisiert, aber es funktioniert nicht just in time, ne? Die langen Logistransportwege können sehr, sehr schnell gestört werden, und das heißt, sie brauchen für ihre Beweglichkeit andere Form. Und jetzt ist das natürlich genau so ein Problem. Also deswegen wurde eben auch unter anderem die EU gegründet, eine schnelle dynamische Form politischer Koordination auf europäischer Ebene, ja, die eben auch nicht durch starke Verbandsinteressen gelähmt und blockiert werden kann, ne, sondern eben der größte Wissenschaftsraum oder Wissensraum der Welt, der wettbewerbsfähigste Raum der Welt, ja, also immer diese Großsprechereien, ne, die ja eben genau das sagen wollen. Also wir sind steuergünstig, wir sind sehr dynamisch. Und tatsächlich ist es ja so, dass dann wiederum auch von vielen Kräften der Herrschenden geguckt wird, wie kann man den europäischen Raum demokratisieren, so dass es eben nicht einfach nur oligarchisch ist oder bestimmte Kräfte sich sozusagen dauerhaft da durchsetzen, sondern dieser Raum eben auch offen ist. Und man sieht es eben, wie schwierig das wird. Also insofern teile ich deine Beobachtung, dass es eben schwierig ist für die Ebene der EU, ja, da überhaupt politische Prozesse demokratisch zu organisieren. Das hat ja eine hohe, also wenn jetzt von der Königin von der Leyen geredet wird, dann ist es ja, wenn man so will, auch eine relativ starre, dezisionistische Situation auf der EU-Ebene, ja. Und die Schwächung auch genau dieser ganzen Verbände und NGOs, also die Schließung, ja, der Parlamentsparteien im Europäischen Parlament. Und dann ist die Koordination zwischen EU und nationalen Parlamenten ja weiterhin eine völlig unklare Situation. Also insofern stimmt das und wird jetzt auch noch erschwert durch die Lage, die jetzt mit der Zollpolitik kommt, ne? Also dass man denkt, okay, jetzt machen sie diese Entscheidung gegen Google, ja, und die, wie kann man sagen, die rechtliche Einschränkung dieser großen Plattform und gleichzeitig kneifen sie oder wir werden jetzt sehen, was passiert, wie die EU dann handelt. Also das sind ja genau solche Prozesse, wo ich sagen würde, deswegen redet man so auch in der Politikwissenschaft, wenn man über Demokratie nachdenkt, über Demokratie im Mehrebenensystem. Ja, und der Demokratieprozess, also das ist ja auch eine Fehlwahrnehmung in manchen bürgerlichen Kreisen zu denken, das ist einfach noch das klassische Parlament, sondern wir haben ja sehr, sehr viele politische Entscheidungen ausgelagert, ja, in den Bereich von Governance, also entschuldige, wenn ich so rede, aber das ist halt dann so dieses Feld, wo man sagen kann, politische Entscheidungen werden runterverlagert auf die regionale Ebene, also Landesparlamente, Landkreise, dann werden da die Flughäfen, die Bahnhöfe, die Museen, die Universitäten einbezogen, die Unternehmen. Das heißt, es bilden sich völlig neue Entscheidungsarenen mit Akteuren, ja, die. Und das Parlament, ja, kommt eigentlich dann nur noch ganz am Schluss irgendwie ratifizierend ins Spiel. Ja, so. Und das gilt so auf den ganz unterschiedlichen Ebenen. Und, naja, die Bemühung war eben, oder die letzten 20 Jahre war dann zu sagen, ja, wir brauchen eine Demokratisierung dieser Prozesse. Ja, und das gilt für Liberale, das gilt auch für Linke. Und so wie die Situation im Moment ist, hat man das Gefühl, das wird alles abgewehrt. Also ne, die Demokratisierungsprozesse dieser Institutionen sind in einer gewissen Weise auch verloren worden. Ja, also so wäre meine Einschätzung. Ne, also das ist jetzt alles noch weit weg von weiterreichend linken politischen Zielen oder gesellschaftlichen Zielen, das ist klar. Aber selbst wenn man auf dieser Ebene denkt, ja, also dann muss man sagen, naja, also wir erleben eine Schwächung von Demokratisierungsprozessen auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Könnte man nicht eher auch sagen, dass wir es mit dem Neoliberalismus auch mit einer Entdemokratisierung zu tun haben, die sich dadurch nur ausdrückt, dass das Parlament am Ende nur noch abnickt. Denn das ist ja das, wie du es gerade beschrieben hast. Ich meine, das war klassisch, wenn die Verwaltung etwas erarbeitet, dann ist es ja trotzdem oft so, es hat ja Max Weber schon darauf hingewiesen, dass es quasi unmöglich ist, als Parlament so einen Staatsapparat zu kontrollieren, aber mit so Good Governance Ansätzen, also letztendlich so Stakeholder Management, in der Akteure jedweder Form einbezogen werden und sprechfähige Akteure sind meistens Akteure, die in irgendeiner Form sich bereits zu einer Institution geformt haben. Also entweder ein Verein sind oder eine NGO beispielsweise oder schlicht und einfach wirtschaftliche Interessen, die in Form eben ihres Managements dann in solchen Prozessen teilnehmen. Das heißt, eigentlich ist es doch eher eine Entdemokratisierung, die wir da erlebt haben. Ja, das wäre jetzt ja meine Einschätzung auch. Also wir haben das anders erwartet. Also auch ich habe das anders erwartet, dass man denken konnte seit Mitte der 90er Jahre, dass wir eine Ausdehnung, ja, wenn man so will, der liberalen Willensbildung haben, der Entscheidungsfindung, ne? Und man muss sagen, also das ist schon unter Gerhard Schröder und Tony Blair dann auch wieder zurückgenommen worden oder eingedämmt worden, ne? Also das fing ja mit Gerhard Schröder an, diese Beschleunigungsgesetzgebung, also dass dann gesagt wurde, Planfeststellungen in Deutschland dauern zu lange. Na, also dann nimmt man sozusagen die bürgerrechtlichen Mitsprachemöglichkeiten zurück. Ja, oder Tony Blair hat dann nach seinem Amtsantritt also mehrere tausend NGOs nicht mehr weiter gefördert. Also das heißt, der Bereich der Zivilgesellschaft wurde ausgedehnt, eingeschränkt, überwacht und im Prinzip teile ich das, dass eben neoliberale Politik eben darauf zielt, Starrheiten, ja, also zu verhindern. Also es geht darum, die Prozesse flexibel zu halten. Und da sind wir bei dem Punkt, also weswegen ich Marx' Formulierung da auch so wichtig finde, wie kann man es politisch revolutionär haben, ohne dass es wirklich revolutionär wird? Also das, was Gramsci passive Revolution nennt, ja. Also die ständige Veränderung, damit alles so bleibt, wie es ist, ja. Und das ist ja genau das, was Marx auch im 18. Primär anspricht. Und der Neoliberalismus würde ich in diesem Sinn auch nicht als jetzt konservativ betrachten, dass sie sozusagen an Institutionen festhalten wollen, um rigide Veränderungen zu verhindern, sondern dass sie einen bestimmten Typus von Veränderungen antreiben, ja, und deswegen auch eine dynamische Vorstellung haben und die das ergänzen wollen. Also sie wollen verhindern, dass sich stabile Kräfte bilden, kritische Kräfte, in denen dann solide Formen der Bildung, der Willensbildung und so weiter stattfinden. Aber sie wollen dieses Netzwerkartige, ja, der Prozesse von Entscheidung, ne? Also das, was wir jetzt beide ja mit Governance charakterisiert haben. Und wo wir jetzt sind, das muss ich sagen, das finde ich, also mit diesen autoritären Prozessen hat man, also meine Vorstellung ist die, ich habe das jetzt in einem Artikel versucht, so ein bisschen für mich zu klären, dass ich sage, was wir jetzt erleben, sind eher autokratische Prozesse, ja, also die, du hast es schon angesprochen, die Übermacht der Exekutive. Die Exekutive, wenn wir an USA denken, in der eben reiche Oligarchen sitzen, das ist historisch neu für den Kapitalismus. Üblicherweise sind ja die politischen Amtsträger Angestellte, ja, die bereichern sich da nicht unbedingt groß, die bereichern sich schon, aber das hält sich in Grenzen, ja, also, aber die, was wir jetzt erleben, ist ja, dass Milliardäre direkt politische Funktion wahrnehmen. Und das ist eher ja unüblich. Ja. Und dann werden Ministerien und damit die Kommunikationskanäle geschlossen. Das Parlament wird praktisch wie diktatorial dem Präsidenten unterworfen. Also wir haben sozusagen eine eigenartige Entwicklung von rechts. Und man muss ja befürchten, dass solche Entwicklungen auch in der Bundesrepublik stattfinden könnten. Ja, wenn man jetzt an eine Koalition von CDU und AfD denkt, ja, dann würde das ja in eine ähnliche Richtung gehen. Und kann man jedenfalls befürchten. Ja, also insofern, und wie weit da alle Teile des Neoliberalismus mitmacht, das ist mir nicht klar. Also ich finde, ja, also ich habe jetzt die neoliberale Politik eher ein bisschen anders gesehen, aber das könnte sein, dass da eben jetzt auch zu Verschiebungen und Umstellungen kommt, ja. Ja, wobei das sich politische, also Staatschefs bereichern, ist jetzt auch vielleicht für Europa und die USA nicht so typisch, aber ansonsten gibt es ja auch über Jahrzehnte Beispiele aus dem ehemaligen Ostblock oder aus Lateinamerika oder Afrika, dass sich da politische Spitzen zumindest, also vielleicht kommen die nicht als Milliardäre ins Amt, das ist vielleicht so der Unterschied, aber im Amt wird dann doch schon recht schnell Vermögen angehäuft und genau, das ist jetzt ja, nicht ganz so. Nein, das ist richtig, aber das Interessante ist ja immer, wie, also klar, das stimmt, aber wie, also es, mein Gesichtspunkt ist ja immer zu fragen, wie organisiert sich der Prozess der erweiterten Reproduktion? Na, also ich meine, das ist ja jetzt auch für die USA oder die Türkei zum Beispiel oder Russland eine interessante Frage. Kann sich Kapitalverhältnis auf in dieser Form erweitert reproduzieren? Und man sieht ja in diesen Ländern, dass sie extrem hohe Inflation haben, dass sie enorme ökologische Schäden haben, dass die mit der Inflation jetzt auch in der Türkei zumindest trotz aller Repression Streikbewegungen stattfinden, viele Bürgerproteste. Also dass man sagen kann, das ist schwierig, ja, in die Entwicklung, in die sie da reintreiben. Und das heißt, die Gesellschaft werden dadurch sozusagen in ihren Krisen bestärkt und die Repression führt ja auch selber wiederum zu verschärfenden Krisenprozessen, ja, dass eben Fabriken, die Landwirtschaft, dass das nicht funktioniert, ökologische Problemlagen nicht gelöst werden und so weiter. Und immer ist ja die Frage, wie lange gehen solche Krisen? Bei Nationalsozialisten war am Ende klar, das geht nur 12 Jahre. Ja, also die haben, ne, die Krise, also der Weltkrieg war die Krise und war keine Lösung für die Probleme der Wirtschaftskrise und der politischen Krise. Und wohin führt uns Trump? Ja, also, ne, als mächtigstes Land der Erde. Ja, also wohin geht das? Ja, und was machen jetzt tatsächlich die europäischen Regierungen in dem zusammen? Ne, und ich meine, nicht alle Neoliberalen sind libertär, also ich glaube, das muss man auch so ein bisschen unterscheiden und dann, ne, weil die haben ja auch ein Langfristinteresse der Reproduktion ihres Kapitals, ja, und ob, ne, und teilen wahrscheinlich. Also wenn ich denke, was zum Beispiel immer bei den Treffen in Davos diskutiert wird, das ist ja, wenn man so will, ein Zentrum für neoliberale Politik. Da war ja schon klar, dass die ökologische Situation des Globus es nicht erlaubt, ökonomisch so weiterzumachen. Ja, also das, und ich glaube, dass das Bürgertum im Moment da über diese Fragen wirklich zerrissen ist und tief gespalten ist. Ja, also, ja, und deswegen auch der Trump so mit aller Härte auch gegen das bürgerliche Lager selber vorgeht. Ja. Also klar, gegen die Linke sowieso, aber das ist, ja. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Vielleicht kommen wir zurück zu Marx. Ich meine, es war interessant, so ist es nicht, aber nichtsdestotrotz. Ja. Karl Marx hat die Pariser Kommune, du hast es auch schon vorhin erwähnt, als so ein bisschen so eine Art Vorbild für eine Variante der Herrschaft der Arbeiterklasse gesehen. Du schreibst, dass Marx an ihr besonders die Rücknahme des politischen Überbaus schätzte, also die Rückführung von Politik, Demokratie und Recht in die Gesellschaft. Und in der Schrift zur Judenfrage spricht Marx auch davon, den abstrakten Staatsbürger in sich zurückzunehmen, um sich als Gattungswesen zu verwirklichen, also so ein bisschen der Feuerbach-Phase von Marx. Was können wir jetzt aus Sicht von Marx heute noch von der Kommune lernen und was ist davon deiner Einschätzung nach heute noch relevant? Und ich sage gleich nochmal, auch angesichts dessen, dass er eigentlich sich die Produktion enorm verkompliziert hat. Ne? Also wir sehen es so ein bisschen an der Corona-Pandemie, dass dann plötzlich die Vorprodukte nicht mehr geliefert worden sind und so weiter und so fort. Sehr, sehr viel geht es um zum Beispiel Halbleiterproduktion und Chips und so weiter und so fort. Teilweise versuchen Europa, die USA und China eigene Chipproduktionen aufzubauen. Aber tatsächlich ist Chipproduktion so kompliziert, dass da hunderte von Unternehmen weltweit überall verstreut, plus natürlich die Ressourcengewinnung davon. Also es ist sozusagen quasi unmöglich, sich zu entkoppeln von anderen. Dieses Bild von die Politik zurückholen und zu vereinfachen und die Kommune zu bilden und ein Netzwerk von Kommunen, ist das sozusagen auf der Basis, auf der wir dann sozusagen, von der wir ausgehen müssten, ist das noch eine Vision, die zukunftsträchtig ist? Ja, weil, also wir sind ja jetzt, wie du sagst, so ein bisschen abgewichen, aber aus meiner Sicht war es gar nicht so sehr eine Abweichung, sondern es war ja der Versuch zu klären, dass genau genommen die bestehenden Formen von Demokratie als Politik, politische Institution, ja, als, wenn man so will, als eine besondere Form des verselbstständigten Überbaus nicht geeignet ist, die Komplexität dieser Probleme zu bewältigen. Ja, und dass wir eben, wenn man so will, von den Produktivkräften unserer sozialen Kooperation, die auch technologisch getragen und gestützt ist, genau genommen sehr viel weiter sind als das, was die Produktionsverhältnisse erlauben und die politische Form, ja, also des Überbaus. Und wenn wir jetzt von der sozialen Kooperation ausgehen, dann könnte man natürlich sagen, ja, was würden wir denn anders entscheiden? Wir würden vielleicht sagen, wir brauchen andere Formen der Kommunikationstechnologie, wir brauchen andere Software, wir brauchen eine andere, nicht auf schnelle Umschläge und hohe Verwertung zielende Technologieentwicklung. Wir könnten, ne, also wir könnten sagen, wir verwenden Handys länger. Ja, also es muss nicht dieses Innovationstempo haben. Wir brauchen nicht 16 Mal neue Mode im Jahr. Also wir brauchen nicht diese langen Logistikketten. Ja, also das heißt, wir würden völlig andere Koordinationsmechanismen in Gang setzen. Ja, die eben bedeuten, dass wir überlegen, zentralisieren wir eine Produktion oder dezentralisieren wir sie? Ist das sozusagen unter Gesichtspunkten der Energie, der Arbeitsplätze, der Logistik, was ist da eigentlich jetzt sinnvoll? Aber das machen wir ja heute nicht, sondern da wird dann auf dem grünen Acker in der Nähe von Magdeburg oder da oben in der Nähe von Husum, ja, werden dann im Prinzip ganze Flächen, ja, freigemacht für irgendwelche Riesen Boxfabriken, ja, also wo man sagen kann, also Landschaftszerstörung und dann wird dafür schon eine Logistik geplant und vorbereitet. Und das dient ja alleine wiederum komplizierten Kapitalverwertungsüberlegungen. Ja, am Ende wird man vielleicht bestimmte Chips, Computer, Platinen und so weiter brauchen. Aber die Frage, wie viel davon und wo produziert man, unter welchen Bedingungen, das ist ja nicht Gegenstand unserer kollektiven Entscheidung. Ne? Und deswegen würde ich sagen, ja, eigentlich ist es so, nach meiner Vorstellung, dass die Marx'schen Vorstellungen für diese Komplexität sehr viel besser sind, weil sie uns erlauben, auch zu, wenn man so will, auch Komplexität stellenweise zurückzunehmen. Ja, also, ne, das ist ja jetzt, also das Kapital kennt ja jetzt sozusagen nur vorwärts in einer Richtung. Also, ne, wie Katharina Reich als Wirtschaftsministerin sagt, wir müssen wettbewerbsfähiger sein, wir müssen wachsen. Nein, wir müssen nicht wachsen. Ja, also ich meine, jetzt ist Nullwachstum in dem gegenwärtigen Stadium auch nicht so hilfreich, aber Wachstum als solches ist keine Perspektive und keine Lösung, ja. Und da scheint mir genau die Überlegung von Marx das Weiterführende zu sein, ja. Also wenn wir das zurücknehmen, dann ermöglichen wir uns zu sagen, viele Produkte brauchen wir nicht, viele Bedürfnisse sind eigentlich nicht sinnvoll. Ja, und wir können sozusagen industriell abrüsten und also Zeit des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters, das ist ja der Punkt von Marx, können wir anders gliedern, anders verteilen, ja, so dass Menschen andere mit anderen Qualifikationen, anderen Tätigkeiten nachgehen können. Ja, und wie das dann weltweit verflochten wird, das ist ja dann selber Gegenstand einer Entwicklung. Ich meine, das, was du angesprochen hast, ist ja Ergebnis der Entwicklung der letzten 30 Jahre. Ja, also die sogenannte Globalisierung, die Ausdehnung, die Verflechtung. Natürlich kann man das streckenweise auch wieder zurücknehmen. Ja, also in erheblichem Maße, in einigen Hinsichten erheblich. Und dann ist die Frage natürlich, das ist ein Problem, was mich beschäftigt, Wenn wir sagen, zum Beispiel, wir wollen nicht 16 Mal neue Mode im Jahr, aber davon leben Menschen, ja, in Äthiopien oder in Thailand oder wo auch immer, ja, Pakistan. Die leben davon, dass sie für billig Geld, ja, also diese Mode nähen, machen und so weiter. Schränken wir das ein, was aus unserer Sicht sehr sinnvoll ist, dann was passiert mit diesen Leuten? Ja, die verlieren ihr Einkommen. Die Möglichkeit ist, ihre Familien, die ihre Kinder in die Schule gehen oder die Hochschule besuchen. Ja, also wenn ich an Bolivien denke, eine beeindruckende Erfahrung, die ich da gemacht habe. Das heißt, die verlieren dann viel an ihrer Subsistenz. Das heißt, wir brauchen, und das müssen wir mitdenken, auch gleichzeitig eine demokratisierte neue Weltwirtschaftsordnung. Ja, also dass eben klar ist, nicht wir akkumulieren hier uns zu Tode und produzieren diesen irrsinnigen Reichtum und dort eben ja entweder Armut oder einen ganz geringfügigen Wohlstand. Ne? Also klar, die Leute verdienen ja auch und entwickeln auch ein bisschen Wohlstand, aber der ist ja in sich zerstörerisch. Ja, und da das muss man dann meiner Meinung nach und ja dafür ist meiner Meinung nach Marx eine ganz gute Perspektive. Das ist ja auch so ein bisschen jetzt wie so ein Abschlusskommentar. Das heißt, der Kampf um Demokratie ist noch nicht vorbei, nur weil wir jetzt eine repräsentative Form davon haben, sondern es geht auch darum, nicht nur die Wirtschaft zu demokratisieren, sondern auch noch übersichtlicher zu gestalten, sodass man tatsächlich demokratisch über sie bestimmen könnte. Also so ein bisschen auch eine Rückabwicklung der Prozesse. Alex, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Und damit verabschieden wir uns hier bei der Kommunistenkneipe und bis zum nächsten Mal. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.